1938. Bis in den Tod Rot-Weiß-Rot. Nach der demütigenden Aussprache mit Hitler auf dem Obersalzberg hält Bundeskanzler Schuschnigg eine Parlamentsrede, in der er den Frieden zwischen den beiden deutschen Staaten beschwört. Ganz Wien wird beflaggt und die Rede vor dem Parlament und an anderen öffentlichen Plätzen übertragen.